hatte zwei Arten, sie zu handeln, das ist die gute Sorte. Ich hab einen starken Drang, sie auf Beats zu bannen. Und es ist an, wenn ich sag und er saust, wenn ich nicht mehr kann. Und es wird die nächsten 20 nicht geschehen. Die Hater können mir schön beim Weg gehen zu sehen. Es ist wie TV für sie, Free TV für sie. Nein, denn ich kassier, schau mal, was hier passiert, yeah. Ich weiß, es ist interessant, ich will am Strand chillen mit Geldbündeln in meiner Hand. Doch wann es soweit ist, weiß der Teufel was. Ich klau seine Münzen, bis ich einen Beutel hab, heißt. Ich lege mich mit jedem an und es wird heiß. Mann, ich scheiß auf die anderen, ich weiß, ich kann, was ihr nicht könnt, mache, was ihr nicht macht. Weine, wenn ihr verkrampft, lache, wenn ihr nicht lacht. Handelt, wenn ihr da steht, kämpft, wenn ihr aufgeht. Das bis zu dem Tag, an dem wir alle drauf gehen. Es gibt keinen Ausweg, es gibt nur mein Ziel. Was ich besitze, ist nicht ab so viel. Werd ich, was ich fühl, ey, das Spiel baut ein wie mich ein mit Charisma. Der Dummschwätzer fickt wie mit hunderten Blitzen bei. Und Wetter sitz ich im Mieter ohne Schutz. Doch genießt jeden Tropfen, so wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Ich bin Süddeutschlands Ikone, scheiß auf die Scene. Süddeutschlands Ikone, schick alle her zum Seilziehen. Schick alle her zum Seilziehen, kann sein, dass ich verliere. Es gibt Stärkere, keinen mit deiner Stärkeren Liebe, ey, ich hinterlieh den Beat, schieb das Leben zum Zenit und verlieb mich aufs Neue, wenn es Instrumental lief. Ist nicht tief, ist nicht hoch, ist ne ganz neue Form. Kein Mittel, den Mittelfinger, fühl mich ganz neu geboren. Heute ist Siegeszug statt Struggle, Liebe anstatt Hass. Fahr durch keinen Stadt, in den Streets, Brummer, mein Bass. Plus Typen geben Props, Beaches sein Kuss. Alles ist exakt so, wie es sein muss. Und das ist ein Ehrenwort unter guten Freunden. Und ihr könnt euch drauf verlassen, dass ich gute Joints bring und kling wie keiner hier. Meine Klingen sind geschärft, die Gegner können ruhig kommen, doch kommen da nie mehr. Hell yeah, das ist Attitude, darum ist der Sound so gut. Ihr sucht euren Style noch wie, hey, wo ist mein Autodude? Ihr tut so, ich bin es, ihr versucht's, mir gelingt es. Ihr findet mich im Guinness Buch bei 1000 Stunden in der Booth. Ich geb keine Interviews, ich geb nur mein Herz in jedem Track, jedem Verse, und das macht die Sache lebenswert. Ihr Ficker redet viel, doch seid nicht der Rede wert. 07 Lebenswerk, FLK legendär. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss. Wie es sein muss, Homie, wie es sein muss.